Nacht in Peru, bleibst auch du nicht allein. In einer Mondnacht in Peru wirst auch du selig sein. Du hörst dem Lieder Gauchos zu und du weißt, was geschieht. Singt dann die Mondnacht von Peru auch für dich dieses Lied. Wenn der Bolero ruft, den Caballero ruft, dann denkt er nur an sie, Bianca Marie. Wenn der Bolero lockt, den Caballero lockt, dann tanzt er nur für sie, Bianca Marie. Du hörst dem Lieder Gauchos zu und du weißt, was geschieht. Singt dann die Mondnacht von Peru auch für dich dieses Lied. Wenn der Bolero ruft, den Caballero ruft, dann denkt er nur an sie, Bianca Marie. Wenn der Bolero lockt, den Caballero lockt, dann tanzt er nur für sie, Bianca Marie. Bianca.